Let's go to three places tonight. Drei verschiedene Stellen in der Bibel. Hebrews 11, Hebräer 11, and then Genesis 22. Und 1. Mose 22. And then James chapter 2. Und dann Jakobus 2. Okay. Father in heaven, bless your word to our hearts. Vater im Himmel, segne dein Wort in unseren Herzen. We pray. Darum beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hebrews 11, verse 17. Hebräer 11, Vers 17. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaac dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Über den gesagt worden war, in Isaac soll deine Nachkommenschaft genannt werden. He considered that God is able to raise people even from the dead. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne. From which he also received him back as a type. Von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. This was quite a test. Das war eine ziemliche Prüfung. And we are often tested. Und wir werden auch oft geprüft. Turn to Genesis chapter 22. Blättert einmal zu Genesis, also 1. Mose 22. No one had ever been raised from the dead before. Niemand ist zuvor von den Toten auferstanden. As far as I know. Soweit ich es weiß. And this was quite a test for Abraham's understanding. Das war eine ziemliche Prüfung für das Verständnis von Abraham. Genesis 22. It came about after these things that God tested Abraham. Genesis, also 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. These things are found in Genesis 21. Und diese Dinge, ja, das wird in Genesis 21 beschrieben. The birth of Isaac. Die Geburt von Isaac. And then the promise in verse 12. Und dann die Verheißung in Vers 12. That through Isaac your descendants shall be named. Denn nach Isaac soll die Nachkommenschaft genannt werden. Then Abraham is sojourning around for years and Isaac grows up. Der Abraham zieht herum einige Jahre und Isaac wächst heran. And Isaac is a young man, he's not a little boy. Der Isaac ist dann ein junger Mann, er ist kein kleiner Bub mehr. Some people put him at about 25, maybe 40, even 40 years old. Manche nehmen an, dass er 25 bis auch sogar 40 Jahre alt war. And Abraham by faith, und Abraham im Glauben, offered up Isaac. Er opferte im Glauben Isaac. Trusting in what God said, he offered up Isaac. Auf das vertrauend, was Gott gesagt hat, opferte er den Isaac. After these things, God tested Abraham. Und nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. We can all put our names in there. Da könnten wir alle unseren Namen einfügen. After these things, God tested Thomas Blauensteiner. Nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Thomas Blauensteiner. And after these things, God tested Rob Prokop. Nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Robert Prokop. And God tested Georgie. Und Gott prüfte den George Thomas. Etc. etc. After these things, God tested the church at Leibgasse 34. So einen Namen nach dem anderen könnten wir einfügen. Nach diesen Dingen, da prüfte Gott die Gemeinde in der Leibgasse 34. Our faith is of no worth unless it's tested. Unser Glaube hat keinen Wert, wenn er nicht geprüft wird. What was the test here? Um welche Prüfung geht's hier? Was it the test whether Abraham would obey or not? War es dieser Test, ob der Abraham gehorsam sein würde oder nicht? To some degree. In gewisser Weise. But the test was higher than that. Aber diese Prüfung war noch ein Stück darüber. The test is whether Abraham would hold on to the promise. Es ging darum, ob der Abraham diese Verheißungen wirklich für sich in Anspruch nehmen that würde. That he received years ago in Genesis 21. Die er schon Jahre zuvor in 1. Mose 21 erhalten hatte. God doesn't have to repeat himself too many times. Und Gott muss sich nicht allzu oft wiederholen. Through Isaac will come your descendants. Durch den Isaac sollen dir die Nachkommen werden. And suddenly the Lord asks for Isaac. Und plötzlich bittet eben der Herr um den Isaac. God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. And he said, now take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wow. A seeming contradiction in God's plan. Scheint wie ein Widerspruch zu sein im Plan Gottes. Can I trust the one word that God said and still trust this one? Kann ich noch immer auf das eine Wort vertrauen, das mir Gott gegeben hat, und dennoch auch auf dieses? Is God confused? Ist Gott hier verwirrt? Is he going back on his promise? Oder geht er wieder da zurück zu seiner Verheißung? He said through Isaac the seed would come. Er hat gesagt, durch Isaak soll die Nachkommenschaft werden. Now he says, offer him up as a burnt offering. Nun heißt es, bring ihn da als Brandopfer. Wait a minute. Am I dealing with a confused God here? Moment mal, habe ich da jetzt mit einem verwirrten Gott zu tun? Does God change his mind? Ändert Gott seine Meinung? This did not even enter in Abraham's thinking. Das ist gar nicht erst dem Abraham in den Sinn gekommen. Abraham went to higher ground. Abraham hat sich da weiter nach oben bewegt. He thought higher. Er hat höhere Dinge gedacht. God's ways are unsearchable. His ways past finding out. Die Wege Gottes, sie sind unergründbar. His ways past finding out. Und seine Wege sind nicht zu erkennen. Yeah, Romans 11:33. Römer 11:33. Isaiah 55:8. Und Jesaja 55:8. God's thoughts and ways are higher than ours. Gottes Wege und Gedanken sind so viel höher als unsere. I wonder what God's going to do now. Ich frage mich, was Gott jetzt tun wird. He's coming through Isaac, but he tells me to offer him up. Es soll durch den Isaak geschehen, aber jetzt bittet er mich, dass ich ihn da bringe. Trusting both statements from God. Beide Aussagen von Gottes und darauf vertrauen. Though they seem to contradict, obwohl sie sich zu widersprechen scheinen. He gets a revelation. Und dann bekommt er eine Offenbarung. Aha. There's only one thing that can happen now. Ah, da gibt's nur eines, was jetzt eigentlich geschehen kann. He's got to come back from the dead. Er muss wieder von den Toten zurückkommen. Er muss. God is not a liar. Gott ist doch kein Lügner. It will come through Isaac. Es wird durch Isaak geschehen. And I will sacrifice him on the mountain. Und ich werde ihn opfern dort am Berg. And then God will raise him from the dead. Und Gott wird ihn dann von den Toten wieder zurückbringen. Exactly. Genau. And so the revelation of resurrection. Das war eben die Offenbarung der Auferstehung. Wow. And Abraham, because of that, und wegen dieser Sache, is the only type of God the Father in the whole Bible. Ist der Abraham der einzige Typus für Gott den Vater the in der only Bibel. Named person who represents God the Father. Die einzige Person in der Bibel, die namentlich für Gott den and Vater what genannt a wird. Picture for the generations to come. Und welch ein Bild ist das für die Generationen, would, die nachfolgen would, sollten? The next day he would saddle his donkey, take a couple guys. Am folgenden Tag, da sattelte er den Esel und er nahm ein paar der Diener mit. He'd cut the wood and he'd put it on Isaac's back. Und er hat dieses Holz zurechtgeschnitten und hat es auf den Rücken von Isaak gebunden. Isaac would carry the wood up the hill. Der Isaak sollte das Holz hinauftragen auf what den Hügel. A picture of the cross of Jesus Christ. Welch ein Bild für das Kreuz von Jesus Christus. Isaac, a full-grown man. Der Isaak, ein voll erwachsener Mann. Could have resisted his dad. Er hätte sich gegen seinen Vater stellen okay, können. Okay, Isaac, turn around for a second. Okay, dreh dich mal um. Put your hands together. Deine Hände, die lege mal zusammen. What are you doing, Dad? Was machst du, Vater? Get out of here! What are you doing? Was machst du da, Vater? Nothing. Ja? Just put your hands together. Nichts. Lege mal deine Hände einfach aneinander. No. Tell me what you're gonna do. Nein, sag mir zuerst, was du tun willst. I don't have to tell you what I'm gonna do. Just put your hands together. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. You're gonna tie me up for what? Was? Du bindest mir die Hände? Wozu? Tie me up. Dad, what are you? Papa, was machst du da? What are you doing? You getting too old here? What are you doing? Bist du schon zu alt jetzt? Bist du alt geworden? I said, put your hands together, Isaac. Ich habe gesagt, leg deine Hände imagine aneinander. Imagine them fighting together, and Isaac saying, then Isaac tied up Abraham, you know? Die rangeln da so herum. Then the angel comes along and says, what's going on here? Und dann kommt der Engel und sagt, was ist los da? I can't tie his hands. Und der Abraham sagt, ich kann den gar nicht mehr zusammenziehen. You know, Abraham's gagged, you know, he's all tied up. Der ist da schon verbunden, er ist schon eingewickelt, der Abraham. I don't know what he's trying to do to me. Ich weiß gar nicht, was der mit mir tun möchte. I think he's got this crazy idea of putting me on that altar. Ich glaube, der hat eine verrückte Idee, will mich da auf einen Altar bringen. But Isaac was completely submissive. Aber Isaak war da voll er unterwarf sich. He was willingly tied and he laid on the altar. Er ließ sich die Hände binden und er lag dann auf diesem Altar. A beautiful picture of the Lord Jesus Christ. Ein schönes Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Now turn over to James chapter 2. Nun blätter zu Jakobus Kapitel 2. Verse 18. Und zwar Vers 18. But someone may well say, you have faith and I have works. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. You believe that God is one? Du glaubst, dass nur einer Gott ist? You do well. Du tust recht. The demons also believe and shudder. Auch die Dämonen glauben und zittern. But are you willing to recognize, you foolish fellow? Willst du aber erkennen, du eitler Mensch? It means empty-headed. Das bedeutet einer, der ja leeren Kopf hat. You empty-headed fellow. Du dummer Mensch. Ja. Yeah. That faith without works is useless. Dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist. Was not Abraham our father justified by works? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, when he offered up Isaac, his son, on the altar? Da er Isaac, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. You see that faith was working with his works. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte. And as a result of the works, faith was perfected. Und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. And the scripture was fulfilled, which says, und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, and Abraham believed God, Abraham aber glaubte Gott. And it was reckoned to him as righteousness. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. And he was called the friend of God. Und er wurde Freund Gottes genannt. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? For just as the body without the spirit is dead, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so faith without works is dead. So ist auch der Glaube ohne Werke tot. There's two problems that we face in the church. Es gibt da zwei Probleme, denen wir uns gegenüber sehen in der Gemeinde. Two problems we face, let's say, as a church. Sagen wir zwei Probleme, denen wir gegenüberstehen als Gemeinde. One problem is faith without works. Das eine ist der Glaube ohne Werke. This is not the big problem. Das ist nicht das große Problem. The big problem, das große Problem is works without faith. Sind die Werke ohne Glauben. That is taking a multitude of people into eternal darkness. Weil das führt eine ganze Menge von Leuten in ewige Finsternis. Works without faith. Werke ohne Glaube. That means I am trying to produce something for God. Das bedeutet, ich versuche für Gott etwas hervorzubringen. I have the spirit of Cain. Ich habe den Geist von Kain. I'm angry because God won't receive my works. Und ich bin zornig, weil Gott meine Werke nicht annehmen wird. I refuse to bring a lamb like Abel. Und ich weigere mich, ein Lamm darzubringen, so wie es Abel tat. Every person that perishes, und jeder Mensch, der verloren geht, and spends eternity in darkness, und seine ganze Ewigkeit in der Finsternis verbringt, as Revelation chapter 20 says, so wie es in der Offenbarung 20 heißt, in the lake of fire, in diesem Feuersee, the second death, der zweite Tod, because their names were not written in the Lamb's book of life, weil deren Namen nicht geschrieben standen im Buch des Lammes des Lebens. Works without faith. Werke ohne Glaube. Works without faith in Jesus Christ as the Lamb of God. Werke ohne diesen Glauben an Jesus Christus als das Lamm this Gottes. This is the big problem in the world today. Und das ist das große Problem heute in der Welt. And that will take millions upon millions upon billions into eternal darkness. Und das wird Millionen und Abermillionen und auch Milliarden von Menschen in diese Finsternis führen. A refusal to receive Jesus Christ as God's substitute lamb. Eine Weigerung, Jesus Christus als das stellvertretende Lamm Gottes anzunehmen. But in the church we face another problem. Aber in der Gemeinde, da sehen wir uns auch einem anderen Problem gegenüber. There are people who have come out of darkness. Gibt's Leute, die aus der Finsternis herausgekommen sind. They have sind. Left their works. Sie haben ihre Werke verlassen. As the basis of acceptance before God. Nämlich als Grundlage für ihre Akzeptanz they von Gott. They have placed their faith in Jesus Christ. Und sie haben ihren Glauben in Jesus Christus gelegt. They have been born again. Sie wurden wiedergeboren. And yet, the problem we face in the church. Und dennoch das Problem, das wir in der Gemeinde haben, is twofold. Ist zweifach. Again, we have works without faith. Nochmals, wir haben die Werke ohne den Glauben. But then we have faith without works. Aber dann haben wir Glaube ohne Werke. And these are the two problems that face me constantly. Und dies sind die zwei Probleme, denen ich ständig gegenüberstehe. You know, the church is like a bunch of marbles on a plate for me, you know. Für mich ist die Gemeinde wie eine Menge von Kugeln, die da auf einem And the marbles are like wandering to the edge of the plate. Und die bewegen sich dann da so irgendwie zum Rand, ja. And I'm trying to push the plate the other way so the marbles go the other way in the middle. Und ich versuche dann diese Platte da zu heben, um sie auf die andere Seite zu bewegen. And every message is the turning of the plate, the tilting of the plate. Und bei jeder Botschaft ist das wie ein Anheben dieses Blattes. Someone said, you know, the church is like a big jelly man, you know. Und ein anderer sagt, ja, die Gemeinde, die ist wie ein jelly. Das wäre so ein Gummimann. Right. Gummimann. You know, and the messages are kind of like pushing them this way a little bit, you know. Und die Botschaften sind wie eine Art Ausrichtung, you know, let's go soul winning. Gehen wir doch Seelen gewinnen. And the church says, okay. Und die Gemeinde sagt dann, okay. Let's pray. Beten wir. You know? And this is the problem I face. Und dies ist das Problem, dem when ich gegenüberstehe. I tilt the plate to the right, wenn ich auf der einen Seite diese Platte hochhebe, to come in the middle, dass diese Leute wieder weiter in die Mitte the people kommen, on the left fly off the plate. Dann fliegen die auf der linken aber da hinunter. And when you teach, when you preach on faith, und wenn du dann über den Glauben predigst, without works is dead, nämlich dass der ohne Werke tot ist, the people who are into works without faith, dann sind die Leute, die in Werken sich abmühen ohne Glaube, gleich weg. Right? It like justifies their legalism. Weil das rechtfertigt ihren Legalismus. Yeah, Pastor, preach it. I've been waiting for this message. Ja, Pastor, predige das nur. Ich habe schon gewartet auf diese Botschaft. Why? Because you're into works? Wieso? Weil du in Werken gar nicht abmühst. Because you're legalistic and you just want me to justify your life? Weil du legalistisch bist und du möchtest, dass ich dein Leben rechtfertige? In Revelation chapter 3, the Church of Revelations. Und in Offenbarung 3, the Church of Ephesians. Da steht, dass die Gemeinde der Epheser. Revelations 3, the Church of Ephesians. Also Offenbarung 3, die Gemeinde der Epheser. It's been a long week. I'm moving into my apartment on Saturday. Das war eine lange Woche für mich und ich werde am Samstag in meine neue Wohnung einziehen. For 2 months straight, night and day. Ich habe jetzt Tag und Nacht 2 Monate lang gearbeitet. The Church of Ephesus lost their first love. Die Gemeinde von Ephesus hat ihre erste Liebe vergessen. That means they had works without faith. Das heißt, sie hatten Werke, aber ohne Glauben. They lost their faith in God's love toward them. Sie haben ihren Glauben verloren an die Liebe Gottes ihnen gegenüber. They forgot that it was all about the blood. Und sie haben einfach vergessen, dass es einfach nur um dieses Blut geht. It was all about grace. Dass es um Gnade geht. They were such a powerful machine as a church. Da gab es so einen Mechanismus als Gemeinde, so einen mächtigen. They just got into works. Sie kamen dann immer mehr in Werke. They didn't even need faith anymore. They just had it down. Und sie brauchten da keinen Glauben mehr dazu. Das war einfach. And Jesus said, if you don't repent, und Jesus hat aber gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, I'm going to remove your lampstand. Werde ich diesen Leuchter von eurer Gemeinde entfernen. That means in heaven there's going to be no candle burning in your place. Das heißt, im Himmel wird da keine Kerze brennen an eurer Stelle. On the world map in heaven, auf dieser Weltkarte, die im Himmel ist, we're going to pull the flag out. Da werden wir diese kleine Fahne rausziehen. You don't even represent me anymore. Ihr repräsentiert mich gar nicht mehr. It's like a Gesellschaft down here, a little society. Das ist wie eine kleine Gesellschaft dann da unten. But in the church we have the other problem. Aber in der Gemeinde gibt's auch das andere Problem. We have faith without works. Wir haben den Glauben ohne Werke. And I face these two problems. Und diesen zwei Problemen stehe ich immer gegenüber. If I preach too hard the one way, wenn ich auf die eine Seite zu sehr Acht nehme, I make people legalistic. Dann mache ich dem Leute legalistisch. If I preach too hard the other way, wenn ich mehr auf die andere Seite predige, I make people passive. Dann mache ich die Leute passiv. But tonight we'll address this problem. Aber heute Abend wollen wir uns mit folgendem Problem faith eben without beschäftigen. Works is dead. Der Glaube ohne Werke, er ist tot. You can read a lot of commentaries on this. I've read dozens and dozens of them. Und ihr könnt da viele Kommentatoren durchlesen. Ich habe da Dutzende davon gelesen. A lot of people say that this is talking about saving faith. Und viele sprechen davon, dass es hier um den errettenden Glauben geht. If you don't have works, und wenn du keine Werke vorweisen kannst, dann ist dein Glaube and tot. That means that you were never saved. Und das bedeutet, dass du niemals errettet warst. Other people say that you were saved, but now it's dead and you're going to hell. Andere sagen, du warst gerettet, aber jetzt bist du im Tod und du wirst the in die Hölle kommen. Is if we think like this, das einzige Problem bloß, wenn wir so denken, then for us who know that we're saved, dann für uns, die wir wissen, dass wir errettet sind, then there's no application to us. Dann gibt es da keine Anwendung für uns. And that can lead me into deception. Und das kann mich wirklich zu einer Täuschung führen. Because for me to think that because I know that I know that I know that I know that I'm saved. Weil wenn ich denke, ich weiß, ja, ich weiß es ja, ich weiß, dass ich errettet bin. Because I put my faith in Christ. Weil ich meinen Glauben in Jesus Christus gesetzt habe. My life changed. Mein Leben hat sich verändert. I know that I'm saved. Ich weiß, dass ich errettet I've bin. I've experienced the filling of the Holy Spirit. Ich habe das gefüllt werden durch den Heiligen Geist erlebt. Then that would mean that my faith could never be threatened. Das würde dann bedeuten, dass mein Glaube niemals einer Bedrohung ausgesetzt werden könnte. Als Gläubiger. But it can. Aber es kann. And my so faith sein. Can die as a believer. Und mein Glaube kann wieder absterben als Now, Gläubiger. We don't have to be condemned to think that tonight I might have a dead faith. Wir brauchen uns da nicht verdammt fühlen heute Abend, dass wir glauben, ich habe vielleicht einen toten Glauben. Maybe you came only because your wife dragged you. Vielleicht bist du heute nur hierher gekommen, weil dich deine Frau da mitgeschliffen hat. You didn't come in faith. Du bist da nicht im Glauben gekommen. You didn't come because Hebrews says in Hebrews 10:25, don't forsake the assembling of ourselves together. Du kommst vielleicht, weil in Hebräer 10:25 steht, versäumt die Versammlungen nicht. You didn't come because in 1 Corinthians 12 it says that we are a body, members of one another. Du bist nicht gekommen, weil im 1. Korinther 12 vielleicht steht, wir sind ein Leib zusammen. You didn't come because Romans 10:17 says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Du bist nicht gekommen, weil in Römer 10:17 steht, der Glaube kommt über das Hören und das Hören kommt durch das Wort and Gottes. And through the preaching of the word. Und durch die Predigt des Wortes. That wasn't in your mind today. Das hattest du nicht in deinem Sinn. Psalm 16:11 that in his presence is fullness of joy. Psalm 16:11 sagt, in seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. That verse wasn't in your mind either. Aber diesen Gedanken hattest du auch nicht. Actually today there was no verse in your mind. Eigentlich du hattest überhaupt keinen Vers im Gedanken. And if your wife hadn't said, "Look, let's go to church." Und wenn deine Frau nicht gesagt hätte, geh komm, geh mal in die Gemeinde. You probably wouldn't have come. Dann wärst du vielleicht gar nicht gekommen. So actually you didn't come in faith. Also kamst du eigentlich nicht im Glauben. You just came. Du bist einfach gekommen, but not in faith. Aber nicht im Glauben. Right? This richtig? Is works without faith. Das sind Werke ohne Glauben. Which is dead. Und das ist tot. And if you have a whole church coming to church like that, wenn du dann eine Gemeinde hast, wo alle wow. genau aus diesen Gründen in die Gemeinde gehen, what if the preacher came to church like that? Was wäre, wenn der Prediger mit dieser Einstellung in die Gemeinde gekommen wäre? I gotta preach tonight. Heute muss ich predigen. Hey Joe, you got a good message for me? What hey Joe, hast du vielleicht eine gute Predigt für mich? Worüber hast du denn unlängst gepredigt? The offering of Isaac? Great. Die Opferung vom Isaac? Großartig. I preached that 25 times in the last 20 years. Ich habe die letzten 20 Jahre schon über 25 Mal darüber gepredigt. Linda, can you find my notes on the offering up of Isaac? Okay, Linda, kannst du schauen, wo meine Notizen sind Where über das they? Opfer von Isaac? Okay, thank you. Oh, this okay, will be danke. Easy. I preached this to be number 26 today. Nun, das wird schon einfach werden. Ich werde heute die 26. Version Works denken. Without faith. So Werke ohne Glauben. Could you imagine how dead the pulpit would be? Könnt ihr euch vorstellen, wie tot diese Kanzel Could wäre? You imagine if everybody came to church just by religious exercise? Könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre, wenn jeder hier hereinkäme, einfach aus einer Religion, well, aus einer Übung im Religion. Let's make God happy tonight. Religiösen sein. Let's make him happy. Also wir wollen heute Gott einfach froh machen. Let's go to church, you know. Ja, gehen wir in die Gemeinde. My wife happy at least. Okay, zumindest ist die Frau dann froh. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day it's you that... I'm tired. Ich bin müde. Hey, can we get a pizza right after church? I'm starving. Können wir nachher gleich auf eine Pizza gehen? Ich habe wirklich einen Riesenhunger. Works without faith. So Werke ohne Glauben. And they can even look really good. Und die können wirklich sehr gut aussehen. But faith without works. Aber Glaube ohne Werke. Is just as dead. Ist genauso tot. And my application tonight is this. Und meine Anwendung wäre folgende heute Abend. That in every with every promise of God. Mit jeder Verheißung Gottes we have to exercise faith. Müssen wir Glauben hinzufügen. And that means like maybe in the realm of worship I have a living faith. Und das bedeutet vielleicht in meiner Anbetung habe ich einen lebendigen Glauben. But in terms of soul winning my faith is dead. Aber in Bezug auf das Seelengewinnen da ist mein Glaube tot. Because a living faith comes by trusting what God says. Ein lebendiger Glaube kommt, wenn man auf das vertraut, was Gott gesagt hat. He speaks. Er spricht. Luke chapter 9 verse 25. Lukas 9, 25. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele dabei verliert? A soul is worth more than the whole world. Eine Seele, sie ist mehr wert als die ganze Welt. And we're quickened. Wir werden erfrischt. Our deadness is resurrected. Unser Todsein, das wird wieder lebendig. 11 times in Psalm 119, Ezra cried out, "Quicken me, O God, quicken me." 11-mal ruft der Ezra aus im Psalm 119, "Erfrisch mich, Herr, erfrisch mich." My soul, it cleaves to the dust. Meine Seele, sie klebt da am Staub. My faith, it's dying. Mein Glaube, der ist am quicken Absterben. Me, Lord, quicken me. Erfrisch mich, Herr. Speak to me through thy word. Sprich zu mir durch dein Wort. And we're resurrected in that area. Wir werden dann wieder auferweckt in diesem Gebiet. When was the last time? Wann war es das letzte Mal? You shared your faith with an unbeliever. Dass du deinen Glauben jemand mitgeteilt hast, einem Ungläubigen. A month ago? Vor einem Monat? 3 months ago? Vor 3 Monaten? 6 months ago? Vor 6 Monaten? A year ago? Vor einem Jahr? 3 years ago? Vor 3 Jahren? 7 years ago? Vor 7 Jahren? 15 years ago? Vor 15 Jahren? Your faith is dead. Dein Glaube ist tot. In that area, you have a dead in diesem faith. Bereich, du hast einen toten Glauben. Because there's no activity. Weil es da keine Aktivitäten gibt. And there's no activity because there's no trusting God in the area. Und es gibt keine Aktivitäten, weil du Gott da nicht vertraust in diesem Gebiet. But you're condemning me now. Aber jetzt verdammst du mich ja. See, this is the problem. Now we're going into works without faith. Jetzt ist das Problem da. Jetzt sind wir da in den Werken I'm ohne not Glauben. Condemning. Ich verdamme nicht. I'm speaking reality. Ich spreche einfach Realitäten we an. We enter in by faith. Trusting him. Wir gehen da im Glauben hinein, indem wir no ihm vertrauen. Can be a soul winner. Niemand kann ein Seelengewinner no sein. One can share their faith. Niemand kann etwas von seinem Glauben weitergeben. If you think you can, then you have works without faith. Weil wenn du denkst, dass du das kannst, dann hast du bereits Werke ohne Glauben. Because you have this bombastic personality. Weil du so eine bombastische Persönlichkeit am Tag legst. I am an evangelist. Ich bin Evangelist. Maybe you're not. Maybe you're just a very loud person. Vielleicht bist du das gar nicht und bist nur ein sehr lauter Mensch. And maybe your problem is you walk in works without faith. Und dein Problem ist es, dass du Werke vollbringst, aber ohne Glauben. And then you've got this person over here saying, "Oh, don't preach these messages. You make me feel so bad." Und dann ist da dieser Mensch auf der Seite, der sagt, predige solche Botschaften nicht. Du machst mir da wirklich, ich fühle mich ganz unwohl. You know, sometimes a doctor makes you feel bad. Nun, manches Mal macht das auch ein Arzt so, right? Dass du dich unwohl fühlst. If I have faith, wenn ich also Glauben habe, without works, ohne Werke, like I trust that my car engine works. Wenn ich darauf vertraue, dass der Motor meines Autos funktioniert. But I'm walking. Aber ich gehe. Why? I don't really believe it. Ich gehe zu Fuß. Warum? Naja, ich glaube nicht wirklich daran. The doctor says, take these vitamins and you'll feel better. Der Arzt hat zu mir gesagt, nimm diese Vitamine und du wirst dich wohler fühlen. Do you trust the doctor? Vertraust du dem Arzt? Yeah. Ja. Do you take the vitamins? Nimmst du die Vitamine? No. Nein. It's not so bad. Nicht so schlimm. Until the doctor says this. Bis der Arzt dann Folgendes sagt. If you don't take these shots every day, wenn du diese Spritzen nicht jeden Tag bekommst, you're gonna die. Wirst du sterben. Do you trust the doctor? Vertraust du auf den Arzt? Yeah. Ja. Do you take the shots? Bekommst du die Spritzen? No. Nein. Then you got Pech. Dann hast du ein Pech. Yeah. Then it's really bad. Dann ist es wirklich schlimm. And there's certain verses. Es gibt gewisse Verse. Like, for God so loved the world, Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he gave his only begotten son, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, whosoever would believe in him would not perish, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Well, if you're dealing with this promise, nun, wenn du dich mit solch einer Verheißung auseinandersetzt, and it's only words, und es sind nur Worte, wow, you're lost, dann bist du verloren. Billy Graham believes. Billy Graham glaubt, that from the 60 million people in America who believe that they're born again, dass von diesen ca. 60 Millionen Amerikanern, die von sich sagen, dass sie wiedergeboren sind, 60 million people say that they believe exactly like we believe. 60 Millionen Amerikaner behaupten, dass sie genau so glauben, wie wir glauben. I was born again. Ich bin wiedergeboren worden. The Holy Spirit came in my life. Der Heilige Geist ist in mein Leben getreten. Ich wurde da verändert. And I, correct me if I'm wrong, but I believe that he believes. Und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, dass er glaubt. Three out of four. Dass also drei von vier Leuten will not be in heaven. Nicht im Himmel sein werden. You know why? Und wisst ihr warum? There's no works. Weil es keine Werke gibt. There's no evidence. Es gibt keinen Beweis. Of that faith. Dieses Glaubens. And the works is not the issue before God. Und es geht nicht um die Werke vor Gott. And this is what Paul brought out in Romans chapter 4. Und das ist jetzt auch, was Paulus im Römer 4 ausdrückt. Because people started getting into works without faith. Die Leute haben begonnen, Werke zu tun, ohne Glauben. Because James wrote this. Weil der Jakobus das geschrieben hat. And then Paul would write Romans years later and straighten out the issue. Und Paulus schreibt dann Jahre danach den Römerbrief und nimmt dieses Thema noch einmal auf. What shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? Was sollen wir denn sagen, was Abraham, unser Vater im Glauben, gefunden hat? If Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. For what does the scripture say? Denn was sagt die Schrift? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. And to the one who works, dem aber, der Werke tut, his wage is not credited as a favor, but as what is due. Wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. This is the world of religion. Und da sind wir in der Welt der Religionen. Working for God's favor. Für Gottes Gnade zu Rejecting arbeiten. Christ. Christus abzulehnen. And here's the church. Und da ist die Gemeinde. Believing the right doctrine. Sie glauben die rechte Lehre. But not really trusting it. Aber sie vertrauen nicht wirklich not darauf. Pursuing. Sie gehen dem nicht nach. Do you know, I can't. It's so difficult for me sometimes. Das ist manches Mal für mich so schwierig. I hear from people, they tell me, you know, why don't people come to church? Ich höre von einzelnen Leuten, die sagen zu mir, warum kommen diese nicht mehr in die Gemeinde? Why don't you say something? Warum sagst du nicht etwas? Because I run into a problem. Nun, weil ich dann ein Problem habe. How can you get people to come to church with a living faith? Wie kannst du es, wie schaffst du das, dass Leute zur Gemeinde kommen mit einem lebendigen Glauben? Du predigst das Wort. You make sure it's full of grace and truth. Und du achtest darauf, dass es voller Gnade und Wahrheit ist. And they don't add works to their faith. Aber sie bringen keine Werke. For the littlest reason, they don't come. Und aus den geringsten Gründen kommen sie einfach nicht. If you think you know, und wenn du dann denkst, du weißt alles, was du im Wissen sollst, and the messages bore you, und diese Botschaften, die sind dir dann zuwider, then at least come to serve. Na, dann komm einfach, um anderen zu dienen. Then come to pray for me. Dann komm, um einfach für mich zu beten. If you're a spiritual giant, wenn du so ein riesiger, also ein geistlicher Gigant bist, and you sit there and think, I know that message. Und du sitzt da und du denkst, na, diese Botschaft kenne ich the doch preacher schon. Bores me. Na, das ist langweilig. I know all that already. Ich kenne doch das alles. Good. Gut. Great. Then you pray for me. Dann bete für mich. Why don't you lead a prayer meeting while I'm preaching? Warum leitest du nicht ein Gebetstreffen, während ich predige? You can meet upstairs in my office and just be on your knees praying for me. Könntest du oben in meinem Büro sitzen und könntest auf deinen Knien sein und für mich beten? How about coming to church to be the servant of all? Wie wäre es, wenn du zur Gemeinde kommst, um Diener aller zu sein? Enjoy the message. Genieß die Botschaft. Worship the Lord. Bete den Herrn an. If you're already a theologian, und wenn du schon Theologe bist, then just let the message just refresh you a little bit. Lass die Botschaft dir einfach nur ein wenig erfrischen. Come and worship the Lord. Komm und bete den Herrn an. And then an. Come and serve the body. Und dann komm und diene dem Leib. Get involved with something. Bring dich da irgendwie ein. Join a team that is into hospitality. Und schließ dich deinem Team an, das sich zum Beispiel um Gastfreundschaft kümmert. See, Pastor Rob, there's so many new people coming. I want to be a person who greets new people. Du sagst dann zum Beispiel, Pastor Rob, ich sehe, da gibt es so viele neue Leute, ich möchte einfach einer sein, der die begrüßt. But it's incredible, before I can even get down from the pulpit, there's like 40 people. God. Aber es ist unglaublich, bevor ich dann noch einen Schritt hinunter machen kann, sind schon 40 Leute draußen. I think, what about fellowship? Wie ist das mit Gemeinschaft? What about an exchange? Wie ist das mit einem Austausch? We don't have two services on Sunday like we should. Wir haben nicht zwei Gottesdienste am Sonntag, wie wir es schon haben sollten. One big celebration. Es ist eine große Feier. And it's interesting, on Wednesday, we should be almost the size of Sunday. Es ist interessant, weil am Mittwoch sollten wir eigentlich die Größe des Sonntagsgottesdienstes haben. You know, I understand the missionaries, they're also pouring out and there's Bible studies everywhere. Es gibt da die Missionare, die auch sich die austeilen und Bibelstunden machen. Und ich verstehe, die Leute sind beschäftigt. But then in my mind, I can't help but think. Aber irgendwie in Gedanken, ich komme da nicht drüber zu There's denken. A faith without works. Es gibt Glaube ohne Werke. There's no stepping out. Es gibt keinen Schritt hinaus aus dem. There's no trusting God. Es gibt kein Vertrauen auf Gott. Lord, Herr, I hate those messages on soul winning. Oh! Herr, ich hasse diese Botschaft, wenn es um Seelengewinn geht. There's salt in my eyes. Es ist wie Salz in meinen Augen. I can't stand it when he gets like, I can't. Oh, I want to leave the church. Ich halte das einfach nicht aus. Am liebsten möchte ich rausgehen. Right now. Wird jetzt am liebsten He's hinausgehen. Really getting under my skin. Das kribbelt wirklich. But the whole point is this. Aber worum es geht, ist folgendes. That we would get on our knees. Dass wir auf die Knie gehen. And say, oh Lord, a soul's worth more than the whole world. Und sagen, oh Herr, eine Seele ist mehr wert als and die ganze he that Welt. Wins souls is wise. Und der Seelen gewinnt, ist weise. And soul winners will shine like the stars above. Und die Seelengewinner, sie werden leuchten wie Sterne da and oben. 1 Thessalonians 2. In 1. Thessalonicher 2. What is my joy? Wo ist meine Freude? But people in the presence of God. Meine Freude, das sind die Leute, die in der Gegenwart And Gottes sind. I hate soul winning. Und ich hasse das Seelengewinnen. But I trust you. Aber ich vertraue dir. Make me a soul winner. Mach mich zu einem It's Seelengewinner. Not in me. Ich bin das nicht. Jeremiah 10:23. Jeremia 10:23. The way of man is not in him. Der Weg Gottes ist nicht in ihm. But trust in the Lord with all your heart. Aber vertraue auf Gott mit deinem ganzen Herzen. Don't lean on your own understanding. Vertrau nicht auf dein eigenes Verstehen. Acknowledge him in all your ways. Erkenne ihn an in allen deinen Wegen. He'll make your path straight. Er wird deine Wege gerade machen. And suddenly by faith, by trusting him. Und plötzlich im Glauben, indem wir ihm vertrauen. I say, oh Lord, das sage ich. I'm afraid, but I'm gonna go by faith. Herr, eigentlich habe ich Angst davor, aber I ich gehe no im Glauben. Strength, but you're my strength. Ich habe keine Kraft, aber du bist meine Here Kraft. I go by faith. Jetzt gehe ich da im Glauben. I'm trusting you. Ich vertraue dir. I'm gonna talk to this person. Ich werde jetzt diesen Menschen ansprechen. I'm gonna pray for a week before I try. Aber ich werde eine Woche vorher noch beten, bevor ich das versuche. And then by faith, trusting you. Und dann im Glauben, indem ich dir vertraue. For a window of opportunity. Ich suche nach einem Fenster, eine Gelegenheit. Lord, You open the door, Herr, du öffnest die Tür. And I'll walk through. Und ich werde dann durchgehen. We're trusting God. Wir vertrauen Gott. And this person over here, und da ist dieser Mensch hier. They just added works to their faith. Der hat einfach Werke hinzugefügt zu seinem Glauben. They're just a little giant. Ist ein kleiner Riese. And yet they're so much more effective than this person over here. Aber dennoch so viel effektiver als dieser Mensch da drüben. Who's full of works with no faith. Der voller Werke ist, aber ohne He's Glaube. Not trusting God for anything. Der vertraut Gott in nichts. He's just trusting his natural strength. Der vertraut einfach auf seine natürliche Stärke. Faith without works is dead. Glaube ohne Werke ist tot. But aber my faith and the intelligent und der Intelligente won't do it. Es nicht macht. Then God will use someone like me. Dann wird Gott jemand so wie mich verwenden. A new work. Ein neues Werk. And let's close with this. Wir wollen mit dem abschließen. By faith Abraham, when he was called, durch Glauben, als Abraham berufen wurde, by going out to a place. Gehorchte er auszuziehen an den Ort. And that was about about 1,000 kilometers coming down from the northeast to so the promised land. Circa 1,000 Kilometer, die er hinunterzog vom Norden hinunter zum verheißenen Land. He came to a new place. Er kam an einen neuen where Ort, he was to receive an inheritance, wo er das Erbteil empfangen sollte. And he went out, und er zog aus. And notice the writer puts this in, und beachtet das. Das schreibt ihm der Schreiber. Not knowing where he was going. Ohne zu wissen, wohin er komme. The last place in the world I'd ever imagined myself to be would be in Austria. Also das war für mich das Letzte, wo ich mir gedacht hätte, da werde ich einmal sein, hier in Österreich. And you know, it's not over yet. Und ich sage, es ist noch nicht vorbei. Where this church is going, wo diese Gemeinde mal hingeht, only the Lord knows. Nur der Herr weiß es. This is the way that we walk. Aber auf diese Art und Weise gehen We're wir. Worshiping in his presence, wir beten an in seiner Gegenwart. Und ich möchte an diesem Ort sein, wo Gott angebetet wird, in and seiner I Gegenwart. Be in a place,